bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Anton lag gemütlich in seinem Bett. Vor sich aufgeschlagen hielt er die Lady mit dem Silberblick. Vampirgeschichten für Kenner. Plötzlich pochte es leise und vorsichtig an sein Fenster. Anton sprang auf. So rücksichtsvoll klopfte nur ein Vampir. Anna. Und wirklich, auf dem Fenstersims saß Anna. Hastig öffnete Anton das Fenster. Guten Abend, Anton. Hallo, Anna. Hoffentlich haben meine Eltern dich nicht gesehen. Oh, deine Eltern? Sind sie etwa hier? Nein, sie machen einen Abendspaziergang. Einen Abendspaziergang? Wie romantisch. Wenn wir beide nicht zu viel vorhätten heute Nacht, könnten wir auch einen Abendspaziergang machen. Du und ich. Wir haben viel vor? Ja, laut der Nieren. Was denn für Nieren? Telefonieren, spionieren, kombinieren. Ach so, du willst Johann Holzrock anrufen. Genau. Du hast gut aufgepasst gestern bei meiner großen Rede vor dem Familienrat. Ja, ich will mich nach dem Sarg von Igno von Rand erkundigen. Und was Modell 1a bedeutet. Das brauchst du gar nicht. Das kann ich dir ebenso gut sagen. Du? Ja, ich habe gleich heute Morgen ins Telefonbuch geguckt. Ja, und da habe ich ihn sofort gefunden. Johann Holzrock, Erdmöbel, Friedhofsallee 89 stand da. Und die Telefonnummer natürlich. Und dann habe ich ihn angerufen. Das war nicht fair. Du hast doch gestern Nacht mit eigenen Ohren gehört, dass der Familienrat mich beauftragt hat, herauszufinden, was mit Igno von Rands Sarg nicht stimmt. Schließlich bin ich es gewesen, die Johann Holzrocks Messingschild im Sarg von Igno von Rand entdeckt hat. Ich habe gedacht, du wärst damit einverstanden. Und außerdem, der Sargtischler Johann Holzrock, der hat abends geschlossen. Du würdest jetzt nur noch den Anrufbeantworter erreichen. Den Anrufbeantworter? Na und? Dann hätte ich eben mit dem gesprochen. Ich glaube, er hätte aber nicht mit dir gesprochen. Und wieso hätte er nicht mit mir gesprochen? Kannst du mir das mal erzählen? Weil er nur Gespräche annehmen kann. Er ist so etwas Ähnliches wie ein Tonband. Ein Tonband? Ja, der Anrufer soll eine Nachricht auf das Band sprechen. Die hört sich Johann Holzrock am nächsten Morgen an und dann ruft er zurück. Er ruft zurück? Aber ich hab doch gar kein Telefon. Oh, und morgens kann ich auch nicht. Genau deswegen habe ich es ja übernommen, mit ihm zu telefonieren. Ach, wenn das so ist. Und was hast du nun herausgefunden über Erdmöbel Modell 1a? Also, ich habe bei Johann Holzrock angerufen und gesagt, ich müsste in der Schule ein Referat halten. Ein Rat halten? Dein Fahrrad? Nein, ein Referat. Ein Vortrag zu dem Thema, was ich später einmal werden möchte. Aha. Ich habe Johann Holzrock erklärt, ich würde vielleicht Sargtischler werden wollen. Und dass ich ihm deshalb einige Fragen stellen möchte. Sargtischler, ganz schön trickreich, Anton. Ich glaube, er war ganz geschmeichelt, dass sich jemand für seinen Beruf interessiert. Ja, was hat er denn gesagt? Zuerst habe ich mich nach Modell 1a erkundigt und herausgekriegt, dass es ein sogenannter Truhensarg ist. Außerdem soll es ein besonders preiswerter Sarg sein. Und 1a bedeutet, es ist das allererste Modell, das Johann Holzrock selbst entworfen hat. Sein allererstes Modell? Dann ist er noch nicht lange Sargtischler, ha? Genau. Das war die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe. Er hat seinen Betrieb erst seit einem Jahr. Er findet übrigens, dass man Erdmöbel sagen soll und nicht Särge, weil... Weil was? Nun, Särge findet er abschreckend, während Erdmöbel, das würde modern klingen, frisch, sauber und hygienisch. Frisch, sauber und hygienisch, poh, ist ja der reinste Hohn. Wenn ich nur an Igno von Ranzack denke, wird mir schon schlecht. Wie der voller Harz ist, total klebrig und wie der ätzend riecht. Allerdings. Und darum bleibt es auch äußerst verdächtig, dass Igno von Rand sich gerade dieses Modell 1A gekauft hat. Tja, hierfür gibt es nur zwei Erklärungen. Also, entweder er leidet unter totaler Geschmacksverirrung oder aber er ist entsetzlich geizig. Kein Vampir, der etwas auf sich hält, würde sich so einen Sorg antun, außer er würde an furchtbarem Geiz leiden. Stell dir mal vor, wie ein Kiefernholzsarg nach 50 Jahren aussieht, falls er bis dahin nicht längst auseinandergebrochen ist. Nein, ein Vampirsarg muss aus dem besten Holz gemacht werden, damit er Jahrhunderte überdauern kann. Wie unsere von Schlottersteinsärge. Sie bestehen aus dem feinsten Holz der transsilvanischen Mooreiche. Tatsächlich? Ja. Übrigens, ich habe Johann Holzrock gefragt, ob er zufällig einen Igno von Rand als Kunden hat. Und? Er kannte ihn nicht. Mit Ignoranten, die seine preiswerten Erdmöbel nicht zu schätzen wüssten, hätte er des Öfteren zu tun, hat er gesagt. Aber ein Igno von Rand sei ihm noch nicht begegnet. Das wundert mich nicht. Kein Vampir würde unter seinem richtigen Namen einen Sarg bestellen. Du hättest ihn lieber fragen sollen, ob er auch für ungewöhnliche Kunden arbeitet. Zum Beispiel für Vampire. Ist das dein Ernst? Ja, wieso nicht? Wahrscheinlich glaubt er nicht mal an Vampire wie die meisten Leute. Dann lacht er nur. Wenn er aber doch an Vampire glaubt, erfährst du vielleicht etwas über den Sarg von Igno von Rand. Wann Johann Holzrock den getischlert hat, ob er ihn eigenhändig in die Villa Rheinblick geliefert hat und so weiter und so weiter. Darauf hätte ich auch selbst kommen können. Hm. Ich werde ihn gleich morgen früh anrufen. Und jetzt sollten wir losfliegen. Spionieren bei Tante Dorothee und Igno von Rand. Das geht nicht. Ich habe schließlich Windpocken. Und meine Eltern sagen, die können immer noch ansteckend sein. Ansteckend? Ah, schön wär's. Ich warte schon seit 1,5 Wochen sehnsüchtig darauf, dass ich sie endlich auch kriege. Vielleicht können Vampire gar keine Windpocken bekommen. Wenn, dann will ich ohnehin nur solche niedlichen roten Pünktchen kriegen, wie du sie am Anfang hattest. Jetzt siehst du eher wie ein schrumpeliger Bratapfel aus. Ich? Wie ein schrumpeliger Bratapfel? Ja. Noch immer kichernd hüpfte Anna auf die Fensterbank. Dann segelte sie mit einem kurzen Abschiedswinken davon. In dieser Nacht träumte Anton von Särgen. Särgen so lang wie Straßenkreuzer. Und als Anton am nächsten Morgen aufwachte, hatte er Lust, persönlich in die Tischlerei zu gehen. Er wollte sich die verschiedenen Sargtypen einmal genauer ansehen. Kurz entschlossen fuhr Anton mit dem Fahrrad los. Schließlich waren seine Windpocken wirklich kaum mehr der Rede wert. Anton fuhr geradewegs zum Friedhof. In der Friedhofsallee gab es mehrere Sargtischlereien. Die von Johann Holzrock befand sich in einem unscheinbaren grauen Haus. In einem Anbau mit unglaublich staubigen Fenstern musste die Werkstatt sein. Anton zögerte noch, ob er tatsächlich hineingehen sollte. Da wurde die Tür zur Werkstatt geöffnet. Ein untersetzter älterer Mann im staubigen Overall trat heraus. Willst du zu mir? Wenn Sie Herr Holzrock sind? Der bin ich. Und wer bist du? Ich bin der Junge, der das Referat halten soll. Ach so. Na, dann komm doch näher. Ich wollte zwar gerade wegfahren, aber für dich nehme ich mir natürlich Zeit. Man muss sich schließlich um seinen Berufsnachwuchs kümmern. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich mich gerne ein bisschen bei Ihnen umsehen. Es wäre nämlich wichtig, dass ich mir ein genaues Bild von den verschiedenen Erdmöbeltypen machen kann. Die verschiedenen Typen? Ich fürchte, da werde ich dir nicht weiterhelfen können. Nicht? Nein. Ich habe zurzeit nur Modell 1A vorrätig. An Modell 1B baue ich noch, aber du kannst dir Modell 1A gerne anschauen. Vorausgesetzt, du hast keine Bedenken, staubige Kleider zu bekommen. Staub macht mir nichts aus. Ein werdender Tischler sollte sich auch frühzeitig an Staub- und Hobelspiele gewöhnen. Damit öffnete Johann Holzrock schwungvoll die Tür zur Werkstatt und trat ein. Anton folgte ihm und bekam einen grässlichen Hustenanfall. Die heftige Luftbewegung hatte den feinen Holzstaub aufgewirbelt. In der dichten Staubwolke erkannte Anton zunächst nur undeutlich eine Hobelbank und große braune Särge, die hochkant an der Wand lehnten. Glaubst du, dass du dein Referat nun besser schreiben kannst? Mein Referat? Ich habe noch ein paar Fragen. Dieses Modell 1A. Sie haben am Telefon gesagt, dass es ein besonders preiswerter Sarg sein soll. Ja, leider ist der Trend zum Billigsarg nicht mehr aufzuhalten. Früher haben die Leute für ihren Sarg gespart und teures Eichenholz verlangt, aber heute... Eichenholz? Hat man auch Särge aus Mooreiche gemacht? Oh ja, aber die waren dann auch außergewöhnlich teuer und dafür haltbar. Da fällt mir ein, haben Sie manchmal auch außergewöhnliche Kunden? Vampire zum Beispiel. Vampire? Ich glaube nicht. Oder ist Ihnen schon mal jemand aufgefallen, der blass war oder merkwürdig roch? Da war mal einer, der blass war. Aber vor allem war er außergewöhnlich sparsam, um nicht zu sagen geizig. Geizig? Allerdings. Stell dir vor, er wollte auf die Schrauben für sein Erdmöbel verzichten und dadurch einen Preisnachlass von 20 Mark heraushandeln. Er hat auf die Schrauben verzichtet? Braucht man die nicht, um den Sarg, das Erdmöbel richtig zu verschließen? Unbedingt. Aber er hat gesagt, er hätte schon viel zu viele Schrauben zu Hause. Er ist auch der erste Kunde gewesen, der behauptet hat, mein Modell 1A sei überteuert. Und das als Doktor. Als Doktor? Ja. Er war ein Doktor Ganz von der Universität. Dabei muss so ein studierter Mann doch einen Haufen Geld verdienen. Dieser Doktor Ganz, wie sah er ungefähr aus? Groß und spindeldürr. Dann kann es nicht Dietmar von Rand sein. Wie? Ach, nichts. Diesem Doktor Ganz jedenfalls habe ich den Preisnachlass gegeben. Und die Schrauben. Schließlich will ich mir nicht nachsagen lassen, ich sei geizig. Das Auto von dem Doktor hättest du mal sehen müssen. Ein giftgrüner Kombiwagen, der schon fast auseinanderfiel. Natürlich wollte er sein Erdmöbel auch selber abholen, hat gefragt, ob Selbstabholer Rabatt bekämen. Tja, ich glaube, ich weiß jetzt genug für mein Referat. Bestimmt. Ich würde dir jetzt schon eine Eins geben, bei den intelligenten Fragen, die du gestellt hast. Intelligente Fragen, dachte Anton zweifelnd auf dem Nachhauseweg. Viel herausgefunden hatte er nicht. Aber vielleicht war Anna erfolgreicher gewesen. Am Abend wartete Anton ungeduldig auf sie. Endlich klopfte es an die Scheibe. Anton sprang zum Fenster und riss es auf. Erleichtert wollte er Anna rufen. Da erkannte er im letzten Moment den kleinen Vampir. Hallo, Anton. Oh, du siehst ja ganz verdattert aus. Ich hab geträumt. Ich weiß auch, wovon du geträumt hast. Von unserer festlichen Ausstellungseröffnung, die am Montagabend, also in 5 Nächten, hier bei dir über die Sargbretter gehen wird. Meine Sonnenbilder werden auf Olga sicherlich einen starken Eindruck machen. Wie bitte? Du hast dich nicht verhört. Zur Verlobung wird Olga wieder bei uns sein. Zur Verlobung? Allerdings. Am Sonntag werden sich Tante Dorothee und Igno von Rand verloben. In einem feierlichen Rahmen natürlich. Und mit Gästen. Aber der Familienrat hat doch seine Entscheidung aufgehoben bis Montag. Wilhelm der Wüster hat doch gesagt, es müssten erst alle Bedenken ausgeräumt sein. Das hat er im Familienrat gesagt. Heute im Ältestenrat hat er eine ganz andere Meinung vertreten. In welchem Ältestenrat? Im Ältestenrat der Familie von Schlotterstein. Der Ältestenrat hat beschlossen, dass sich so etwas Neumodisches wie eine Ehe auf Probe nicht mit unseren guten alten Vampirsitten vereinbaren lässt. Und deshalb soll nun eine unseren Gebräuchen entsprechende Verlobung gefeiert werden. Dann erst darf Herr von Rand zu uns in die Gruft ziehen. Und bei dieser Verlobungsfeier werden dann in einem Gespräch mit der ganzen Familie alle Dinge angesprochen, die noch unklar sind. Aber Anna hat doch offiziell vom Familienrat den Auftrag erhalten, Nachforschungen über Igno von Ranzak anzustellen. Hatte. Seit heute Abend ist der Auftrag hinfällig. Weiß Anna das schon? Nein, woher auch? Sie war ja nicht dabei. Schließlich ist es kein Kinderspielkreis gewesen, der getagt hat, sondern der Ältestenrat. Und woher weißt du das alles eigentlich? Von Lumpi. Er ist im Ältestenrat. Lumpi? Ja, aus jeder Generation der Älteste. Ach so. Aber jetzt sollten wir endlich anfangen, uns um die Ausstellungseröffnung zu kümmern. Zuerst müssen wir die Frage der Musik klären. Wir brauchen einen richtig guten Plattenspieler und fetzige Platten. Fetzige Platten? Und ob, dass die Fetzen fliegen. Am besten, du schaffst für die Eröffnungsfeier den Plattenspieler aus dem Wohnzimmer rüber. Ja, das könnte dir so passen. Oder möchtest du lieber, dass wir im Wohnzimmer feiern? Ich möchte, dass wir überhaupt nicht feiern. Ja, du. Aber du bist in diesem Fall nur einer von dreien. Zufällig ist dies aber mein Zimmer. Heißt das, du willst nicht, dass die Ausstellungseröffnung bei dir stattfindet? Heißt das, du machst Festverweigerung? Ja. So eine Gemeinheit. Dann bleiben auch meine Bilder nicht hier. Was wird dir noch leid tun, Anton? Bonsack. Soll ich dir beim Bilderabnehmen helfen? Nicht nötig. Ich kann es mir ja noch mal überlegen. Zu spät. Rüdiger ließ den Stapel Bilder unter seinem Umhang verschwinden. Dann stapfte er zum Fenster. Mit einem mächtigen Satz erklomm er das Fensterbrett und segelte grußlos davon. Am nächsten Abend landete eine sehr aufgeregte Anna in Antons Zimmer. Ihre Haare standen wild vom Kopf ab und mit grimmiger Miene schüttelte sie immer wieder ihre kleinen Fäuste. Oh, so eine Unverschämtheit! Oh, wenn du wüsstest, wie zornig ich bin! Bist du auch wütend auf mich? Nein! Du bist der einzige Anton, auf den ich nicht wütend bin. Auf wen bist du dann wütend? Auf meine ganze Familie. Aber meistens auf meinen Großvater, Wilhelm den Wüsten. Der hängt seinen Vampirumhang nur nach dem Wind. Du meinst, weil er im Ältestenrat etwas anderes gesagt hat als im Familienrat? Richtig. Im Familienrat hat mein Großvater überhaupt nichts dagegen, dass ich Nachforschung anstelle. Aber dann im Ältestenrat hat er behauptet, ich wäre zu klein für diese Aufgabe. Poh, so ein Unsinn. Findest du auch, dass ich klein bin? Klein bist du schon, aber nicht zu klein. Jedenfalls nicht für mich. Wie du das gesagt hast, Anton. Ja, also ich halte den Beschluss des Ältestenrates für falsch. Ich war gestern Morgen bei Johann Holzrock und was er mir da erzählt hat, finde ich ziemlich beunruhigend. Was hat er dir denn erzählt? Dass bei ihm ein ungewöhnlich geiziger Kunde war, der sogar auf die Schrauben für seinen Sarg verzichten wollte, um 20 Mark zu sparen. Und? Ich habe schon die ganze Zeit darüber nachgedacht. Schließlich fiel mir Igno von Rand ein. Du hast doch gesagt, er müsste, was seinen Sarg betrifft, unter krankhaften Geiz leiden. Es gibt bestimmt noch mehr Leute, die krankhaft geizig sind. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, war dieser Kunde nicht Igno von Rand. Nein, und trotzdem. Ich werde das Gefühl nicht los, dass eine Verbindung zwischen ihm und Igno von Rand besteht. Er soll übrigens den Sarg auch selbst abgeholt haben, um Geld zu sparen. Mit einem giftgrünen Kombiwagen, der fast auseinanderfiel. Mit einem giftgrünen Kombiwagen, der fast auseinanderfiel, aha. Solche Autos sind doch ziemlich selten, oder? Ja. Letzte Nacht habe ich einen giftgrünen Kombiwagen gesehen. Was? Und weißt du wo? Nein, natürlich nicht. Vor der Villa Rheinblick. Nein. Ja. Dann hat mich mein Gefühl nicht getrogen. Dieser Dr. Ganz hat etwas mit Igno von Rand zu tun. Wer? Dr. Ganz. So heißt der Kunde, der auf die Schrauben verzichten wollte. Jedenfalls hat er sich bei Johann Holzrock unter diesem Namen vorgestellt. Aha. Glaubst du, dass der grüne Kombiwagen heute Nacht wieder vor der Villa Rheinblick steht? Möglich wär's ja. Wollen wir nicht zusammen hinfliegen und nachsehen? Hinfliegen? Ho! Wenn du glaubst, dass ich Lust habe, weiter in der Ignoforantät zu spionieren, dann irrst du dich gewaltig. Jetzt, wo mir der Ältestenrat derartig in den Rücken gefallen ist. Außerdem, Tante Dorothys Verlobung wird sowieso gefeiert. Ob wir nun etwas über diesen Dr. Ganz und seinen Kombiwagen herauskriegen oder nicht. Allerdings ohne mich. Ohne dich? Ist das denn erlaubt? Ha! Es ist ja auch erlaubt, dass man mich beauftragt, der Sache mit dem Sarg nachzugehen und mir dann am nächsten Abend den Auftrag einfach wieder wegnimmt. Nein. Mir ist die Stimmung für die Verlobungsfeier gründlich verdorben. Ich fliege. Adieu, Anton. Anton war aber nicht bereit, die Sache mit dem giftgrünen Kombiwagen auf sich beruhen zu lassen. Am frühen Abend machte er sich mit dem Fahrrad auf zur Villa Rheinblick. Und er hatte Glück. Schon von Ferne erkannte er einen leuchtend grünen Kombiwagen. Er parkte direkt vor Igno von Rands baufälligem Unterschlupf. Anton hielt den Atem an. In diesem Moment nämlich stieg ein auffallend großer und hagerer Mann aus dem Auto. Das musste Dr. Ganz sein. In der Hand trug er eine weiße Plastiktüte mit dem Apothekenzeichen. Ob Igno von Rand eventuell krank war und sich von Dr. Ganz, seinen Gehilfen, Medizin bringen ließ? Oder war dieser Dr. Ganz vielleicht gar kein Gehilfe? Schließlich gab es an der Universität die verschiedensten Doktoren. Warum sollte es nicht auch einen für Vampirologie geben? Bei diesem Gedanken überlief Anton ein eisiger Schauer. Konnte Dr. Ganz nicht ein moderner Vampirjäger sein? Dann aber schwebten alle Vampire, auch Antons beste Freunde, in höchster Lebensgefahr. Nach einer halben Stunde kehrte Dr. Ganz zu seinem Auto zurück. Ohne Anton zu beachten, stieg er ein und brauste davon. Auch Anton machte sich zögernd auf den Heimweg. Er musste Rüdiger oder Anna unbedingt von seinem Verdacht erzählen. Der kleine Vampir allerdings würde wahrscheinlich nicht so schnell kommen nach ihrem Streit über seine Sonnengemälde. Aber Anna. Anton zweifelte nicht daran, dass sie am Abend an sein Fenster klopfen würde. Und richtig, kurz nach Sonnenuntergang, spähte ein kleines weißes Gesicht in sein Zimmer. Schnell ließ Anton sie herein. Hallo, Anna. Guten Abend, Anton. Hoffentlich fühlst du dich wieder ganz gesund. Heute Abend werden wir nämlich Zeugen eines außergewöhnlichen Ereignisses, wenn Tante Dorothee und Igno von Rand ihre Verlobung proben. Zeugen? Wir? Oh, keine Angst. Wir werden nur von draußen zugucken. Und warum müssen Sie Ihre Verlobung extra proben? Na, weil Igno von Rand nur unzureichend in die alten Sitten und Gebräuche eingeweiht ist. Immerhin stammt er nicht aus uraltem transsilvanischen Vampiradel, so wie wir. Aber das mit der Probe muss geheim bleiben, ja? Geheim? Ja, der Rest der Familie darf nichts davon erfahren. Tante Dorothee hat nur Lumpi ins Vertrauen gezogen. Und mich, weil ich mal wieder die Aufpasserin spielen muss. Ich soll dafür sorgen, dass niemand aus der Familie Tante Dorothee und Igno von Rand belauscht. Und wo findet die Probe statt? In der Villa Rheinblick. Aber jetzt komm, sonst fängt sie doch ohne uns an. Schnell! Ich muss vorher unbedingt noch etwas mit dir besprechen. Und was? Ich habe gestern den giftgrünen Kombiwagen wieder vor der Villa Rheinblick gesehen. Und Dr. Ganz. Wirklich? Hat er sich denn bei dir vorgestellt? Oh nein! Hm. Aber er sah genauso aus, wie ihn der Sargtischer beschrieben hat. Er ging übrigens mit einer Apothekentüte in die Villa. Kannst du dir vorstellen, dass Igno von Rand krank geworden ist? Na, möglich wär's. Aber das werden wir ja gleich bei der Generalprobe erfahren. Nun komm, endlich fliegen wir. Na, worauf wartest du noch? Dieser Dr. Ganz. Ja. Also, ich vermute, dass er der Gehilfe von Igno von Rand ist. Oder noch etwas Schlimmeres. Ja, und selbst wenn, du weißt genau, dass ich keinerlei Interesse mehr habe, Igno von Rand weiter hinterher zu spionieren. Hast du gehört? Keinerlei Interesse mehr, so. Ja. Anton, ich bin doch nur hergekommen wegen Tante Dorothees Verlobungsprobe. Und weil es eine einmalige Gelegenheit für uns beide ist. Beide? Immerhin bist du ebenso wenig in unsere alten Sitten und Gebräuche eingeweiht. Im Gegensatz zu Igno von Rand will ich mich aber nicht verloben. Oh, genau wie ich. Ich will mich auch nicht verloben. Noch nicht. Na, komm, sonst verpassen wir vielleicht das Wichtigste. Komm! Gemeinsam flogen Anna und Anton zur Villa Reinblick. Vor der mit Brettern vernagelten Haustüre landeten sie. Anton war es nun doch mehr als ungemütlich zumute. Und an der Generalprobe nimmt wirklich niemand teil, außer Tante Dorothee und Igno von Rand? Doch, Lumpi. Du hast Lumpi vergessen, aber den kann man wirklich vergessen. Bei der schlechten Laune, die Lumpi hat. Er hat schlechte Laune? Ja, er ärgert sich, weil er seine Männergruppe sausen lassen musste. Wenn du nicht bei mir wärst, hätte ich allerdings auch keine Lust, hier aufzupassen. Lass uns gehen. Aber wir gucken nur von draußen zu, oder? Ja, natürlich. Tante Dorothee hat sogar extra die Kellerfenster geputzt. Was? Sie hat die Kellerfenster geputzt? Damit sie besser rausgucken kann? Nein, meinetwegen. Ich soll gut aufpassen und mir alles einprägen. Für später. Für meine eigene Verlobung. Aber du kennst doch die alten Sitten und Gebräuche. Im Großen und Ganzen, ja. Doch seit der letzten Vampirverlobung sind mehr als 100 Jahre vergangen. Und der beste Unterricht ist die praktische Anschauung. Alte Vampirweisheit. Auf die nächste Verlobung werden wir wohl keine 100 Jahre mehr warten müssen. Meinst du nicht auch, Anton? Keine 100 Stunden. Schließlich findet die nächste Verlobung bereits morgen Abend statt. Gehen wir. Warte, ich wollte dich nicht kränken. Ich bin nur eben gegen Verlobungen allgemein. Ja, gemein bist du. Jede Freude kannst du einem verderben. Wie kommst du denn darauf? Wäre ich sonst mitgeflogen? Was weiß ich, weshalb du mitgeflogen bist? Wahrscheinlich wegen Olga. Damit hat der Anton einen weitaus besseren Geschmack bewiesen. Ja. Und Rüdiger. Ihr wollt doch nicht etwa zugucken, wenn Tante Dorothee und Igno von Rand die Verlobung üben, ha? Oh doch, natürlich. Das wollen wir. Aber ich hab den Auftrag, dafür zu sorgen, dass sie von niemandem beobachtet werden. Ach ja? Ja. Und was ist mit unserem lieben Freund Anton? Den darfst du wohl zugucken lassen. Los, Rüdiger, suchen wir uns ein Fenster aus. Für Olga, Fräulein von Seifenschwein, ist der beste Platz gerade gut genug. Ja, unbedingt. Wenn ihr wüsstet, wie sehr Rüdiger mich bedrängt hat, heute Abend hierher zu kommen. Tatsächlich? Bedrängt ist gar kein Ausdruck. Auf den Knien hat er mich angepflegt, dass ich sehen müsste, wie Ingo von Rand seinen Schwur spricht und wie ihm Tante Dorothee den Ring ansteckt. Auf den Knien? Na, jetzt übertreibst du aber. Und außerdem, ich finde nicht, dass es Anna und Anton etwas angeht. Stimmt. Und trotzdem, ich hatte plötzlich Lust, es ihnen zu erzählen. Nun aber Marsch, Rüdiger. Wir haben schon genug Zeit verloren. Ja, gehen wir. So ein Biest. Komm, wir tun, als wären sie Luft für uns. Rüdiger und Olga hockten bereits vor einem Kellerfenster. Anna und Anton machten einen weiten Bogen um sie herum. Dann setzten sie sich vor ein zweites Kellerfenster. Zu Antons Erleichterung wuchs neben ihrem Fenster ein dichter Busch, hinter dem er sich verstecken konnte. Anna dagegen brauchte keine Angst zu haben, gesehen zu werden. Im Gegenteil, Sie war geladener Gast, geladener Zaungast. Kurze Zeit später starrten sie alle angestrengt in den Keller. Dort bot sich ein höchst ungewohntes Bild. Der Keller war von vielen Kerzen erhellt. Am Kopfende seines großen braunen Sarges saß Igno von Rand. Nein, er saß nicht, er lag. Verwundert bemerkte Anton die Schweißtropfen auf Igno von Rands Stirn. Neben dem Sarg stand Tante Dorothee. Sie trug ein glänzendes schwarzes Kleid und lange schwarze Handschuhe. Ihre unzufriedene Miene wollte allerdings nicht zu ihrem festlichen Brautstaat passen. Eben sah sie Lumpi an und sagte etwas. Lumpi gähnte, durchquerte im Zeitlupentempo den Kellerraum und öffnete ein Fenster. Die Duftwolke, die nun aus dem Keller geweht kam, brachte Anton fast zum Husten. Es war ein unsägliches Gemisch aus Maiglöckchenparfum, faulen Eiern, süßlichen Räucherstäbchen und Moder. Igno von Rand machte den Eindruck, als wäre er einer Ohnmacht nahe. Oh, ist es dein Herz, mein lieber Igno? Ja, mein Herz! Ja, könnte sein. Es klopft heute Abend ungewöhnlich schnell. Oder hast du dich erkältet? Soll Lumpi das Fenster wieder zumachen? Das Fenster? Nein, nein, bloß nicht. Sie tut mir außerordentlich gut, die frische Luft. Soll ich mal fühlen, ob du Fieber hast? Fieber? Oh nein, das ist ganz ausgeschlossen. Ich habe bestimmt kein Fieber. Völlig unmöglich. Und außerdem sollten wir jetzt weitermachen. Wirklich, meine liebe Dorothee, mir geht es schon viel, viel besser. Das kurze Ausruhen hat Wunder gewirkt. So? Ja, wahre Wunder. Ich stehe sofort auf. Oh. Geht es? Ja, wunderbar. Wollen wir dann weitermachen? Ja, meine Liebe. Also dann. Mit Igno von Rand im Schlepptau verließ Tante Dorothee den Kellerraum. Gleich darauf hörte man, wie unten im Keller dreimal kräftig gegen die Tür geschlagen wurde. Das Hinausgehen oder besser gesagt das Hereinkommen schien demnach zum Ritual der Vampirverlobungsfeier zu gehören. Im selben Augenblick ertönte ein spitzer Schrei. Anton fuhr herum und sah, wie Olga davonrannte. Ihr auf den Fersen folgte der kleine Vampir. Die lauten Schläge an die Tür mussten Olga an die Vampirjäger erinnert haben. Sie hatten in einer schrecklichen Nacht in Transsilvanien Olgas Eltern vernichtet. Anton spürte Mitleid mit Olga. Inzwischen war Lumpi gähnend zur Tür geschlurft und hatte sie geöffnet. Es entstand eine Pause. Schließlich warf Tante Dorothee Lumpi einen finsteren Blick zu. Der Spruch, Lumpi, du hast ihn doch nicht etwa vergessen. Nein, ich weiß ihn bloß nicht mehr. Dem Lack, denk nach. Ja, ja. Das junge Paar, es trete ein im Kreise derer von Schlotterstein, soll heute die Verlobung sein. Ach, nicht zu leierig. Du musst mit Betonung sprechen. Das junge Paar strebte ein im Kreise derer von Schlotterstein. Soll heute die Verlobung sein. Los, versuch es, dringlich gefälligst an. Das junge Paar, es strebte ein im Kreise derer von Schlotterstein. Soll heute die Verlobung sein. Dankbar haben wir vernommen, euer herzliches Willkommen. So treten wir den Furch hin zu freudigem Beginn. Und jetzt du, Igno. Ich? Ja, du musst sagen, Als Werbender stehe ich nun hier. Ach so. Als Werbender stehe ich nun hier und bitte euch, sagt ja zu mir. Hervorragend. Du bist an der Reihe, Lupi. Was? Schon wieder? Allerdings. Schließlich spielst du ja die Brautmutter. Lumpi und Brautmutter. So viele Sprüche kann ich mir nicht merken. Guck auf deinen Zettel. Oder glaubst du, den hätte ich zu meinem Vergnügen geschrieben? Moment. Gehört ward deine Bitte, doch ist bei uns es Sitte, dass stets vor dem Beschluss ein Gespräch stattfinden muss. Was für eine Handschrift. Und jetzt wieder du, Igno. Wie es der Brauch ist, so soll es geschehen. Wie es der Brauch ist, so soll es geschehen. Rede und Antwort will ich euch stehen. Sei so gut und sag den Vers noch einmal auf für mich. Ich wäre dann ruhiger, was unsere Verlobungsfeier betrifft. Wie es der Brauch ist, so soll es geschehen. Rede und Antwort will ich euch stehen. Oh, wundervoll! Damit haben wir den ersten Teil der Verlobungsfeier mit Bravour hinter uns gebracht. Eine Meisterleistung von dir, mein lieber Igno. Bedauerlicherweise können wir das Verlobungsgespräch nicht proben. Aber du wirst nach bestem Wissen und Gewissen antworten, nicht wahr, mein Lieber? Ja. Dann kommen wir jetzt zum Verlobungsschwur. Lumpi, wo die Chronik? Welche Chronik? Oh, unsere Familienchronik natürlich. Die Chronik der Familie von Schlotterstein. Welche wohl sonst, da wir nur die eine haben? Komm, mein lieber Igno, wir nehmen schon mal unsere Plätze ein, während mein fürchterlicher Neffe die Familienchronik holt. Immer ich? Ich stelle mich auf die eine Seite des Sarges und du auf die andere. Lumpi, wo bleibst du denn? Ich komm ja schon. Und nun stell dich auf. Ja? Du vertrittst jetzt die Brautmutter und den Brautvater. Und die stehen als Sippenälteste am oberen Ende des Sacks. Aha. Und nun? Nun schlägst du die Doppelseite mit dem Stammbaum auf. Und wo finde ich diese Doppelseite? Der Stammbaum befindet sich in der Mitte der Chronik. Dort, wo sie mit kräftigen Goldfäden zusammengenäht ist. Ach, hier. Oh, da sitze ich ja. Auf dem obersten Ast unseres Stammbaums. Selbstverständlich sitzt du da. Und Herr von Rantem wird auch noch eingezeichnet werden, sobald er einer der unsrigen geworden ist. Nicht wahr, mein Lieber? Ja. Und damit morgen auch wirklich nichts schief geht, üben wir als letztes noch den Schwur. Dazu legen wir beide unsere linke Hand auf die Chronik und dann sprechen wir den Verlobungsschwur. Bist du bereit, mein lieber Igno? Ich kann mich an den Text nicht mehr erinnern. Kein Grund zur Aufregung, mein Lieber. Ich fange sowieso an. Verliebt, verlobt und dann vermählt. Das ist es, was im Leben zählt. Drum schwör ich bei der Chronik von Schlotterstein, dir immer und ewig treu zu sein. Und sollte ich den Schwur mal brechen, dann darfst du dich ganz furchtbar rächen. Aber Igno, du hattest deine Hand ja gar nicht auf der Chronik. Wir müssen beide unsere linke Hand auf die Chronik legen, sonst wirkt der Schwur nicht. Ja. Verliebt, verlobt und dann vermählt. Aber Igno, was ist denn mit deinen Fingern passiert? Mit meinen Fingern? Gar nichts. Oh, doch. Die rote guten Stellen, die hattest du gestern Abend noch nicht. Das muss nervlich bedingt sein. Weißt du, ich bin schon ganz aufgeregt wegen morgen. Und wenn ich aufgeregt bin, kriege ich hin und wieder solche roten Flecken. Och, aber das ist doch keine Schande. Im Gegenteil, ich finde es entzückend. Ein Mann, der noch voller Gefühle und Empfindungen steckt, der nicht so abgestumpft ist wie die anderen. Sollten wir jetzt nicht besser aufhören, um uns für morgen zu schonen? Da magst du ja recht haben, mein Lieber. Eigentlich müssten wir noch das Aufstecken der Ringe proben. Aber dann würden die geröteten Stellen an deinen Fingern vielleicht zu sehr gereizt, meinst du nicht auch? Das ist gut möglich. Und außerdem, was sollte dabei schon schiefgehen? Sobald wir beide den Verlobungsschwur gesprochen haben, hältst du mir deine linke Hand hin, ja? Und ich stecke dir deinen Goldring auf den Mittelfinger. Wohlgemerkt auf den Mittelfinger, denn der ist am längsten und kräftigsten. Anschließend machst du es genauso bei mir, hm? Das ist doch nicht besonders schwierig, oder? Nein. Schön, wunderschöner. Damit hätten wir also das Vampirmögliche getan, um unsere Verlobung zu einem Erfolg werden zu lassen, mein lieber Ignor. Oh, komm hier. Gib mir deine Hand und vielen Dank. Ich bin doch nicht am Jahre. Anton, lass uns fliegen. Wir haben genug gehört. In Ordnung. Anna lief entwaffnete, dann breitete sie ihre Arme aus und leicht wie ein Vogel erhob sie sich in die Luft. Anton folgte ihr, so schnell er konnte. Und wohin fliegen wir? Wohin möchtest du denn? Wir könnten versuchen, den giftgrünen Kombiwagen zu finden. Du mit deinem giftgrünen Kombiwagen! Ich will dir bestimmt nicht auf die Nerven fallen. Aber jetzt steht doch eindeutig fest, dass Ignor von Rand krank ist. Na und? Folglich sind die Sachen, die Dr. Ganz gestern Nachmittag in seiner Apothekentüte hatte, tatsächlich für Ignor von Rand gewesen. Und damit haben wir den Beweis, dass Dr. Ganz wirklich der Gehilfe von Ignor von Rand ist. Beweis ist wohl etwas übertrieben. Du hast doch selbst gesehen, dass Ignor von Rand krank ist. Ziemlich krank sogar. Er hat gesagt, dass es von der Aufregung kommt. Weißt du, mir ist oft auch ganz seltsam zumute, wenn ich auf dem Weg zu dir bin. Und seine wackeligen Beine. Ignor von Rand konnte kaum stehen. Oh, jetzt schließlich nicht mehr der Jüngste. Ich frage mich, ob nicht vielleicht Olga die Sache mit dem giftgrünen Kombiwagen und der Apothekentüte verdächtig finden würde. Du willst doch wohl nicht diese eingebildete, heuchlerische Olga von Seifenschwein ins Vertrauen ziehen. Eher was? Eher mache ich mich selbst auf die Suche nach diesem grünen Kombi. Ich wusste ja nicht, dass dir so viel daran gelegen ist. Wir könnten doch zusammen nach dem Wagen fahren. Nein. Und da unten ist dein Haus, Anton. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn ich etwas herausgefunden habe. Bis bald, Anton. Ja, bis bald. Anton war ganz verwirrt über den plötzlichen Abschied. Einen Moment überlegte er, ob er Anna folgen sollte. Aber das hätte Anna bestimmt als Bespitzeln ausgelegt. Also flog Anton in sein Zimmer und legte sich schlafen. Am nächsten Morgen entdeckte er einen Zettel, der von außen zwischen die zwei Fensterflügel geschoben war. Mit Herzklopfen faltete Anton das Papier auseinander und las: Lieber Anton, ich habe den grünen Kombi entdeckt. Er hat wieder vor der Villa Rheinblick gehalten. Als er losgefahren ist, bin ich hinterhergeflogen, bis zur Pension Nebelhorn. Der Fahrer ist in der Pension verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Mehr konnte ich nicht herauskriegen. Schlaf gut und träum süß. Von deiner Anna. Anton sprang auf. Er holte das Telefonbuch und suchte die Adresse der Pension Nebelhorn heraus. Dann fuhr Anton ohne zu zögern zu der Pension. Und dort stand der giftgrüne Kombiwagen. Und am Steuer saß Dr. Ganz. Er blieb allerdings nicht lange im Wagen sitzen. Immer wieder ging er in die Pension und kehrte mit schweren Koffern zurück. Insgesamt schleppte er 10 Koffer aus dem Haus. Schließlich begleitete er noch einen gebückt gehenden, dunkel gekleideten Mann aus der Pension. Anton kniff die Augen zusammen. Er glaubte, Opfer einer Sinnestäuschung zu sein. Dieser kleine Mann mit dem bleichen Gesicht und dem blau-schwarzen, von Haarpomade glänzenden Haar, war das nicht Ignor von Rand? Aber ein Vampir konnte um 11 Uhr morgens kaum unterwegs sein, selbst wenn er wie Ignor von Rand an einem Programm zur Überwindung seiner Sonnenlichtphobie teilgenommen hatte. Außerdem hatte Ignor von Rand seinen Unterschlupf in der Villa Rheinblick. Oder doch nicht? Anton fiel ein, dass Ignor von Rands Sarg leer gewesen war, als er eines Morgens todesmutig hineingesehen hatte. Hatte also Ignor von Rand die ganze Zeit in Wirklichkeit in der Pension Nebelhorn gewohnt? In diesem Moment brauste der giftgrüne Kombi in halsbrecherischem Tempo davon. Anton fasste einen Entschluss. Er musste in die Pension gehen und dort die richtigen Fragen stellen. Allerdings durfte er dabei auf keinen Fall den Argwohn der Besitzer erwecken. Zögernd betrat Anton das Haus. In dem altmodisch eingerichteten Empfangsraum war niemand zu sehen, aber auf dem Tresen stand eine Glocke. Nach längerem Warten läutete Anton. Nun, mein Junge? Ich, meine Tante Erna, sie sucht ein Zimmer. Mhm. Und wann braucht deine Tante das Zimmer? Wann? In 3 bis 4 Wochen. Könnte sie das Zimmer haben, das die beiden Herren hatten? Welche Herren? Die beiden, die eben abgefahren sind. Ich habe zufällig mit angehört, wie sie sich begeistert über ihr Zimmer unterhalten haben. Begeistert? Ja, sie haben gesagt, dass sie die Pension Nebelhorn und vor allem ihr Zimmer in sehr guter Erinnerung behalten werden. Das haben sie gesagt? Dabei war der Doktor so unzufrieden. Unzufrieden? Ja, weil er auch die Miete für den nächsten Monat bezahlen musste. Aber so war es vereinbart. Und wenn die beiden Herren früher ausziehen? Sie hatten das Zimmer bis einschließlich Juli gemietet. Und es ist nicht meine Schuld, dass der Professor krank geworden ist. Der Professor? Der kleine schwarze Herr war ein Professor? Ja, aus diesem Grund war ich auch sehr verwundert, dass sie solchen Ärger wegen der Miete gemacht haben. Er ist krank geworden. Das hängt doch nicht mit dem Zimmer zusammen, oder? Mit dem Zimmer? Nein, der Professor hat Windpocken. Ganz normale Windpocken. Windpocken? Ja, bei einem reiferen Menschen sind Windpocken allerdings eine ernstzunehmende Krankheit. Professor Piepenschnurz hat hohes Fieber bekommen und Schüttelfrost. Deshalb hat es mich ja so befremdet, dass Dr. Egal dieses Theater aufgeführt hat wegen der Miete. Oben im Bett liegt sein Professor mit 40 Grad Fieber und unten bei mir feilscht der Doktor Egal um ein paar Mark. Wie bitte? Er heißt gar nicht Ganz, Dr. Ganz? Nein, Egal, Hans Egal. Und der Professor heißt Piepenschnurz. Du wirst ja plötzlich ganz blass. Ist dir nicht gut, mein Junge? Doch, ich habe nur über die Krankheit nachgedacht. Vielleicht sind es gar keine Windpocken. Vielleicht hat er sich erkältet, Zug bekommen. Er soll sich erkältet haben in meiner Pension? Also bestimmt nicht. Bei mir gibt es keine feuchten Wände und keine zugigen Fenster. Komm, überzeug dich selbst. Die Wirtin drehte sich um und begann die Treppe hinaufzusteigen. Anton folgte ihr mit weichen Knien. Oben war ein langer dunkler Flur, von dem viele Türen abgingen. Bis auf eine waren sie geschlossen. Die Wirtin ging auf das Zimmer mit der Nummer 2 zu und schloss es auf. Abgestandene Luft schlug Anton entgegen. Hier hatte sicher wochenlang niemand mehr gewohnt. Das ist bestimmt nicht Ihr Zimmer. Ihr Zimmer? Ja, das von Professor Piepenschnurz und Dr. Egal. Nein, Nummer 13 ist nicht aufgeräumt. Ich habe eben erst angefangen, die Betten abzuziehen. Oh, das Telefon. Entschuldige bitte, ich bin sofort wieder zurück. Das war ja wie bestellt, dachte Anton. Auf Zehenspitzen lief er zu dem Zimmer mit der weit aufstehenden Tür. Richtig, es war Nummer 13. Aber wo sollte er nun anfangen zu suchen? Antons Blick fiel auf den Papierkorb. Kurz entschlossen kippte er den Inhalt auf den Boden. Hastig begann er, in den Papierhaufen zu wühlen. Da gab es alte Zeitungen, Zeitschriften, Einkaufslisten. Aber halt, was war das? Ein zerknitterter Briefumschlag, adressiert an Professor August Piepenschnurz. Und der Absender? Fast hätte Anton den Umschlag vor Schreck fallen gelassen. Geiermeier, zurzeit Kurhotel Drei Teufelsburg, stand dort in derselben krakeligen Tintenschrift. Aber ehe Anton seine Gedanken ordnen konnte, hörte er die Schritte der Wirtin im Flur. Blitzschnell steckte er den Briefumschlag in seine Hosentasche. Ich bin gegen den Papierkorb gestoßen. Wie kommst du überhaupt in dieses Zimmer? Ich hatte dir doch erklärt, dass es noch nicht aufgeräumt ist. Ja. Und nun erzählst du deiner Tante, in der Pension Nebelhorn ginge alles drunter und drüber. Oh nein, ich werde meiner Tante nur das Allerbeste von ihrer Pension berichten. So. Ja, ich werde berichten, dass es sehr gemütlich bei Ihnen ist, sehr persönlich und... Und sehr interessant. Interessant. So interessant, dass du am frühen Morgen hierher kommst und den Papierkorb stöberst. Aber ich... Ich glaube, dass du überhaupt keine Tante hast. Jedenfalls keine, die ein Zimmer in meiner Pension mieten möchte. Du hast sie nur als Vorwand benutzt, um in dem Zimmer des Professors herumzuschnüffeln. Ich muss jetzt gehen. Meine Eltern, sie warten mit dem Essen. Halt! Hey, stehen bleiben! Aber Anton dachte gar nicht daran. Er rannte aus dem Haus, schwang sich auf sein Rad und sauste so schnell wie möglich nach Hause. Dort holte er den Briefumschlag heraus und begann zu grübeln. Professor Piepenschnurz hatte Windpocken. Und Igno von Ranz merkwürdige rote Stellen an den Fingern? Klar, er hatte auch Windpocken. Professor Piepenschnurz sah aus wie Igno von Ranz. Ebenfalls klar, Professor Piepenschnurz war Igno von Rand. Und Professor Piepenschnurz war ein Mensch. Dabei hatte er allen weisgemacht, er sei ein Vampir. Sogar Tante Dorothee war darauf hereingefallen. Wenn er keine Windpocken bekommen hätte, Antons Windpocken, hätte niemand etwas gemerkt. Aber was für einen Grund hatte Professor Piepenschnurz, sich als Vampir auszugeben? Anton fand nur eine Erklärung. Er musste Professor für Vampirologie sein. Als Professor für Vampirologie hatte er sicher Kontakt zu anderen Forschern, die sich mit Vampiren beschäftigten. Aber nicht nur zu Forschern. Anton schüttelte sich. Auch zu Vampirjägern. Und einer davon war der Friedhofswärter Geiermeier. Sicher war es Geiermeier gewesen, der den Professor empfohlen hatte, über den Psychologen Schwartenfeger Kontakt zu den Vampiren aufzunehmen. Wahrscheinlich ahnte Professor Piepenschnurz noch nicht einmal, dass Geiermeier mit seiner Hilfe endlich den ersten vampirfreien Friedhof Europas schaffen wollte. Anton ballte die Fäuste. Es war eine Verschwörung. Eine große Verschwörung gegen die Vampire. Den ganzen Tag über malte Anton sich die Gefahr aus, in der die Vampire schwebten. Als es dunkel geworden war, landete endlich einer der Vampire auf Antons Fensterbrett. Doch zu seinem Schrecken erkannte er Olga. Du... Und ich hab gedacht... Was hast du gedacht? Dass du längst auf der Verlobungsfeier bist. Tja, umso größer ist deine Freude, schätze ich. Fliegen wir? Fliegen? Und wohin? Zur Verlobungsfeier natürlich. Sieh mal, ich trage mein einmalig schönes Festkleid. Hoffentlich hast du etwas Passendes. Am besten einen nachtblauen Samtanzug, das wäre höllisch. Ich glaube nicht, dass die Verlobung stattfinden kann. Und warum nicht? Zu einer Verlobung gehören doch immer zwei, oder? Du sagst es. Und Igno von Rand ist heute Morgen abgereist. Abgereist? Rüdiger hat recht. Du bist wirklich spaßig mit deiner Eifersucht. Eifersucht? Ich? Jawohl. Rüdiger sagt, du bist ganz krank vor Eifersucht, weil Anna jetzt einen treusorgenden, liebevollen Onkel bekommen hat. Wobei ich allerdings nicht verstehe, was ihr, Herr von Rand und du, ausgerechnet an einer Langweilerin wie Anna finden könnt. Treusorgend und liebevoll? Ha, ihr werdet schon noch sehen. Sehen? Was denn? Wie treu er ist, euer Onkel Igno. Gut, wir sehen nach. Los, Anton, komm. Nein, ich kann nicht mitfliegen. Was? Wir schreiben morgen einen Mathe-Test und ich muss noch üben. Streber, du bist kein bisschen besser als Anna. Jede Minute, die man dir schenkt, ist vergeudet. Ohne ein weiteres Wort segelte Olga davon. Anton atmete erleichtert auf. Er wollte unter keinen Umständen dabei sein, wenn die Verlobung platzte. Tante Dorothee würde in ihrem Zorn bestimmt wie entfesselt sein. Kurz vor Mitternacht bekam Anton noch einmal Besuch. Diesmal war es Rüdiger. Auch er hatte sich festlich zurechtgemacht. Vermutlich kam er direkt von der Verlobungsfeier. Jetzt schlug der kleine Vampir seinen Umhang zurück. Mit finsterer Miene ließ er ein Bündel auf den Boden fallen. Hier, deine Sachen, du kannst die wiederhaben. Meine Sachen? Ja, Trainingsanzug, gelbe Socken, Stirnband, Sonnencreme und Sonnenöl. Alles da. Ich brauch den Krempel nicht mehr. Dann weißt du es schon? Natürlich weiß ich es. Ich war ja dabei, als sie abgeflogen ist. Als sie abgeflogen ist? Und ich hatte mich so auf die Verlobungsfeier gefreut. Brauchst du ein Taschentuch? Nein. Ja. Hier, bitte. Und alles war so harmonisch zwischen uns. Jedenfalls dachte ich das. Bis heute Abend. Sprichst du von Olga? Von wem denn sonst? Ist sie abgeflogen? Ja. Und weißt du was? Nein, was? Sie hat gesagt, dass sie gar nicht meinetwegen zurückgekehrt ist. Nicht? Nein. Nur wegen Tante Dorothee. Es hätte ihr wie eine Grabplatte auf der Seele gelegen, dass sie abgeflogen sei, ohne sich zu verabschieden. Und dass Tante Dorothee sie nun für undankbar und eigensüchtig halten musste. Und deshalb sei sie zurückgekehrt. Das gesamte Training gegen die Sonnenfo-Dingsbums war umsonst. Nacht für Nacht diese Plackerei. Und alles für den Wolf. Für den Wolf? Oder für die Katz, ganz wie du willst. Jetzt ist sie mit Tante Dorothee und Hugo losgeflogen, um Igno von Rand aufzuspüren. Und ich kann sehen, wo ich bleibe. Mit Hugo dem Haarigen? Du kennst ihn? Nein. Olga hat mir nur von ihm erzählt, bei einem ihrer Besuche. Besuche? Mehrere? Ja, bei ihrem letzten Besuch hat sie mich gebeten, mit ihr auf die Verlobungsfeier zu gehen. Warst du mit Olga? Ich habe natürlich abgelehnt. Ich falle meinen Freunden nicht in den Rücken. Eigentlich müsstet ihr mir einen Orden verleihen. Ein Orden? Olga hat gesagt, dass sie mich mit meinen Übungen noch langweiliger und mittelmäßiger findet als früher. Sie hat mir vorgeworfen, ich würde das Letzte, was noch einigermaßen interessant an mir wäre, nämlich mein Vampirsein, verleugnen. Und das wäre das Schlimmste überhaupt. Doch nicht deshalb. Wegen der Windpocken. Pocken? Was für Pocken? Die Windpocken, mit denen ich Igno von Rand, oder besser gesagt, Professor Piepenschnurz angesteckt habe. Piep und Schnurz? Ich verstehe kein Wort. August Piepenschnurz. Das ist sein richtiger Name. Igno von Rand war nur der Deckname, unter dem er sich an Tante Dorothee herangemacht hat. Deckname? Ja, in Wirklichkeit ist er Professor und heißt August Piepenschnurz. Was will denn ein Professor von uns? Genau das ist der Punkt. Er muss Professor für Vampirologie sein. Vampirforscher. Vampirforscher? Ja. Und nun erzählte Anton, dass er von Anfang an einen gewissen Verdacht gegen Igno von Rand gehabt hatte. Er berichtete von seinem Gespräch mit Johann Holzrock, von Dr. Ganz und dem giftgrünen Kombiwagen, von der Pension Nebelhorn und dem, was er der Wirtin dort an Informationen entlockt hatte. Dann ist Igno von Rand ein Mensch. Ja, er hatte sich nur sehr geschickt verkleidet und geschminkt. Bei Dracula, das ist ja schrecklich. Es ist noch schrecklicher, als du glaubst. Hinter all dem steckt nämlich Geiermeier. Geiermeier? Ja, sieh dir diesen Briefumschlag an. Geiermeier ist der Hintermann, der Drahtzieher. Derjenige, der Professor Piepenschnurz auf euch angesetzt hat. Drahtzieher? Hintermann? Und welche Aufgabe hatte Piepenschnurz? Ich schätze, er wollte euch nur ausforschen und anschließend ein Buch über euch schreiben. Aber genau weißt du es nicht? Genau, was denn? Dass er nur ein Buch schreiben will. Er könnte doch auch Vampirjäger sein. Ach, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Piepenschnurz ist ein harmloser Wissenschaftler. Harmlos? Oh, meine arme Olga. Sie ist in Gefahr, in schrecklicher Gefahr. Wenn sie nun diesen Igno von Rand aufspüren, Olga, Tante Dorothee und Hugo. Und wenn er dann gar nicht Igno von Rand ist, sondern Piepenschnurz. Und Olga weiß das gar nicht und Tante Dorothee auch nicht. Dann muss Olga doch einen furchtbaren Schock erleiden. So wie damals in der Gruft Seifenschwein. Oh, ich muss Olga finden. Sie warnen. Wohin ist Olga denn geflogen? Wohin? Wenn ich das wüsste. Tante Dorothee glaubt, Igno von Rand sei so schlimm krank geworden, dass er sich irgendwo verkrochen hätte und dass er jetzt ihre Hilfe brauche. Und dabei braucht sie Hilfe. Sie und vor allem Olga. Ach, hoffentlich finde ich sie. Halt, warte! Anton lief ans Fenster. Aber er sah nur noch einen sich rasch entfernenden Schatten. Dann war der kleine Vampir verschwunden. Langsam drehte sich Anton um. Sein Blick fiel auf die Sachen am Boden. Die Trainingshose, deren Beine der kleine Vampir abgeschnitten hatte, die angeschmutzten Socken, das ausgefranste Stirnband. Alles für den Wolf. Für den Reißwolf. Anton stieg in sein Bett. Und vampirmüde, jedenfalls für diese Nacht, kroch er unter die Decke. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Allein, so wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich,